In Cambridge studierte Nick Drake englische Literatur. Sein Hauptinteresse galt aber immer mehr der Musik. Er hörte schon früh die damals neuen Singer-Songwriter wie Tim Buckley, Tim Hardin, Leonard Cohen oder Randy Newman. Weitere Lieblingsalben 68 waren für ihn Van Morrisons Astral Weeks, Love's Forever Changes und auch die Musik der Fifth Dimension aus den Staaten. Er spielte eigentlich immer Gitarre und komponierte auch schon Lieder, die er seinen Studienkollegen auf kleinen Veranstaltungen vortrug. Bald kamen auch ein paar Auftritte außerhalb von Cambridge dazu, so zum Beispiel im Londoner Roundhouse, wo er im Vorprogramm von Country Joe McDonald and the Fish spielte. Das war irgendwann 1968 und bei dieser Gelegenheit hörte ihn Ashley Hutchings, Bassist von Fairport Convention. Der empfahl ihn Fairports Manager Joe Boyd, selbst gerade erst 26 Jahre alt und ursprünglich aus Boston, USA, der aber ständig in England zu tun hatte, mit Pink Floyd, Incredible String Band, natürlich Fairport Convention, und der Nick Drake für seine eigene Produktionsfirma Witch Season gewann, im Vertrieb der Plattenfirma Island. Vertraglich ist übrigens bis heute gültig, dass Island immer alle Nick Drake-Platten im Katalog hat. So sehr hat Boyd an Drake geglaubt und irgendwie auch schon an die spätere, sozusagen ewige Verfügbarkeit gedacht. Joe Boyd hat die ersten beiden Nick Drake-Alben produziert. Als er Anfang der 70er Jahre zurück in die Staaten ging, war das nicht nur ein schwerer künstlerischer, sondern auch persönlicher Verlust für Nick Drake. Eben Man in a Shed von Five Leaves Left, dem Debütalbum. Hier wieder ein Lied, das im Laufe der Produktion nicht weiter verfolgt wurde, Joey.